Es ist zu spät, wir trachten nach der Wende. Wir fordern Neid, was uns zusteht. Endlich alte Zustände. Im urbanen Chaos angelangt, Metropolen werden fallen. In mancher Großstadt hörst du bald kein klares Wort mehr hallen. Ganze Städte ausradiert, akkurat, total gereinigt. Die Bevölkerung entsoisiert, geflüchtet und gefeindet. Wenn auf dem Land die Hoffnung liegt, was liegt dann in den Städten? Krankheit und Rat, Abschaum und Dreck, kaum noch zu erretten. Eine Hochkultur im Tod geweiht, gemästet und verkommen. Wird diktiert, degeneriert, so weit ist es gekommen. Stein und Stein, so ziehen wir herum um ihre Städte. Mauern uns und Firmen mit, wie man die erwartet hätte. Treibstoff regen Sonnenschein auf ihren toten Städten. Und nach der Arbeit gönnt man sich dann eine Zigarette. Straßenzug und Straßenzug, im Vergegriff von Ratten. Deine Stadt wird annektiert, siehst du schon ihre Schatten. Du glaubst, sie ziehen an dir vorbei, du hörst, sie sind längst da. Und dein einstrahlendes Viertel verkommt zur No-Go-Area. Doch Stein und Stein, das schwächt dir, so weit wird es nicht kommen. Wir türmen Steine Himmel hoch und keiner kann entkommen. Treibstoff regen Sonnenschein auf ihren toten Städten. Noch schwerer Arbeit gönnt man sich dann eine Zigarette. Kuss der Flammen, bauen wir alles neu auf.